Hören Teil 3. Sie sehen im Fernsehen eine Reportage über einen Dschungelwanderer. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, den Urwald des Amazonas zu durchqueren? Naja, genauer gesagt war das nicht nur das riesige Amazonasgebiet, sondern die ganze Strecke vom Pazifik bis zum Atlantik in Südamerika. Jemand sagte, dass das unmöglich ist und wir behaupteten das Gegenteil. Plötzlich wurde aus einer spontanen Idee ernst. Was haben Sie gemacht? Wie haben Sie die Idee in die Tat umgesetzt? Drei Freunde und ich schmiedeten einen Plan. Wir legten die Route fest, holten Informationen zu den Reiseformalitäten und natürlich zu der geografischen und politischen Lage der Länder ein. Und wie begann dann die eigentliche Reise? Samt Crew machten wir uns im Frühjahr 2004 zuerst auf den Weg nach Chile. Wir wollten über die Gebirgskette der Anden ins Amazonasgebiet. Dort begleitete uns ein Trekking-Team. Wir wanderten circa 3 Wochen über die Bergkette. Gott sei Dank war ein großer Teil des Schnees geschmolzen. Das klingt ja alles sehr atemberaubend. Wieso begann Ihre Wanderung erst in den Bergen? Da wir schon mal in Südamerika waren, wollten wir die verschiedensten Regionen erkunden. Ich hatte schon viel darüber gelesen, es hatte sich gelohnt. In den Bergen gab es wirklich sehr schöne Momente, zum Beispiel der Sonnenuntergang. Wir waren alle von einem Glücksgefühl erfüllt, sodass wir erst einmal angefangen haben zu weinen. Es waren Freudentränen, wissen Sie? Wow, ich kann das nachempfinden. Und dann? Die vielleicht anstrengendste und schwierigste Etappe war der Dschungel. Meine Kollegen und ich verabschiedeten uns von dem chilenischen Team an der Grenze zu Brasilien und dort schlossen wir uns dem brasilianischen Waldhüterverband an, der ausschließlich aus Urwaldindianern bestand. Wir bereiteten zusammen mit ihnen die nächste Etappe vor. Was haben Sie da genau gemacht? Wir mussten erst einmal Proviant kaufen, Kleider und Werkzeug vorbereiten. Als die Regenzeit begann, kamen wir in den dichtesten Teil des Waldes. Die Bäume waren so ineinander verästelt, dass wir stundenlang mit dem Säbel den Weg freischneiden mussten. Das war hart. Boah, das klingt ja wirklich nach harter Arbeit. War das nicht auch gefährlich? Natürlich, vor allem in der Nacht. Wir mussten nachts abwechselnd mit Gewehren Wache schieben, dass sich ständig Tiere näherten. Das Schlimmste aber war, dass mein Kollege Manfred von einer Schlange gebissen wurde. Oh Gott, was haben Sie da gemacht? Ohne lang zu überlegen, fügte ich ihm eine kleine Wunde oberhalb der Bisswunde zu und presste so fest, dass das Gift wieder herausfloss. Wir waren erleichtert, als Manfred wieder zu Bewusstsein kam. Mussten Sie nicht ins nächste Krankenhaus? Als wir den Fluss erreichten, bekamen wir Hilfe von einigen Urwaldindianern, und sie brachten Manfred mit dem Boot zum nächsten Dorf. Ich wollte zu dem Zeitpunkt aufgeben und Manfred in die Krankenstation begleiten. Sein Leben war mir wichtiger als alles andere. Und was haben Sie dann gemacht? Sie haben ja schließlich die Reise nicht unterbrochen. Manfred fasste mich am Arm und bat mich, nicht aufzugeben. Ich sollte ihm versprechen, weiterzuziehen, denn dafür waren wir ja schließlich gekommen. Es gäbe kein zweites Mal. Wenn das Schicksal es so wolle, würde er mich an der Küste zum Atlantischen Ozean wiedersehen.